zu ihr und voll Respekt siehst du. Er weiß, dass jeder Tag Sorgsamkeit braucht und Ruhe. Es ist ein guter Rat. Wir müssen unsere Erde befreien von Schmutz. Es wird Zeit zu handeln, nicht Zeit zu reden. Egal was sie sagen, es ist der einzige Schutz. Es ist Zeit nachzudenken über unsere Art zu leben. Ein wirklich guter Start ist, Dinge zu pflegen. Wir hauen nicht alles raus, das ist nicht gut. Die Wegschmeißermode, da haben wir was dagegen. Wir finden neue Wege, geht manchmal was kaputt. So räum dein Mist auf und halte die Natur sauber. Tu deinen Abfall in den Müllcontainerin. Lebe diese Regel von Grund auf und halte dich täglich dran, durch dick und dünn. Und sieh da mal dort, wie schön ist der Ort, wo du dich gern ausruhen willst. Null Plastikmüll, Blech oder Glas, versauen grüne Wälder und den Fluss. Wir können vieles ändern, es ist nicht zu spät. Wir machen unsere Erde zur guten Welt. Und sind die anderer Meinung, sag wie es geht. Es hängt von Willen ab und nicht vom Geld. So hau nichts ins Gebüsch wie Flaschenbüchsen, Fetzen. Schmeiß keinen Abfall anderen vor die Tür. Tu, was du sagst, du musst es durchsetzen. Es ist wirklich leicht und steht dafür. Und sieh da mal dort, wie schön ist der Ort. Erfreulich klar wie nagelneu. Wie gut dort zu leben und du kannst das geben. Es liegt in deiner Hand, ganz wie du willst. Unsere Erde befreien von Schmutz. Es wird Zeit zu handeln, nicht Zeit zu reden. Egal was sie sagen, es ist der einzige Schutz. Es ist Zeit nachzudenken über unsere Art zu leben. Ein Schlumpf liebt seine Welt, ist gut zu ihr und voll.